Zweifel dröhnen, der Stab wirbelt hoch, Karl der Kühne droht uns, doch wir leben noch. 30.000 Krieger in Meerstahl und Zelt, vor unseren Mauern drängt die feindliche Welt. Ich stehe auf dem Quirinus ganz nah am Wind, nur ein kleiner Dieb, ein rothaariges Kind, doch die Füße sind flink und der Blick ist wild. Ich bin Wächter und Auge, neues kleiner Schild. Sie denken, wir knicken, nein, sie denken, wir fliehen, doch sie haben den Fuchs noch nicht schleichen gesehen. Hört ihr den Mut, hört ihr den Stolz, wir sind aus härterem neuester Holz. 4000 Herzen stark in der Nacht, wir haben das Feuer der Freiheit entfacht. Wird zur Not in den Gassen von Neuss wohnen Hunger und Tod. Doch wenn die Nacht ihren Mantel ausbreitet, ist es Tibor, der über die Dächer gleitet. Ein Sprung über Abgrund, ein Griff ganz geschwind. Ich steh den Braten vom burgundischen Rind. Ein Sack voller Korn, ein Stück Käse dabei. Ich bring's zu den Armen und lache frei. Ich sah die Kanonen, den Donner, den Blitz. Kinder weinen vor Angst und Verzicht. Ja, ich hab Angst, wenn die Mauer erbebt, wenn Schwefel und Eisen durch die Luft sich hebt. Doch Wut macht mich stark und Hoffnung gibt Kraft. Wir teilen das Letzte, wir teilen den Saft. Sie nennen mich Dieb, doch ich stehle die Zeit, bis die Rettung erscheint, bis zum Ende vom Leid. 11 Monate warten von Feinden umstellt, doch ein Junge von der Straße hält Stand für die Welt. Ganz leise, ganz schlau wie ein Fuchs im Revier. Burgund, du kriegst uns nicht, wir Neusser bleiben hier. Hört ihr den Mut, hört ihr den Stolz, wir sind aus härterem Neusser Holz. 4000 Herzen stark in der Nacht, wir haben das Feuer der Freiheit entfacht. Stadt am Rhein, wir werden niemals Verlierer sein. Seht ihr den Staub dort am Horizont wehen? Das Reichsheer des Kaisers, wir können es sehen. Der Herzog zieht ab, seine Pracht ist dahin. In Neuss herrscht der Jubel. Neuer Beginn. Ich sitz auf dem Dach, wisch den Staub aus dem Gesicht. Die Sonne bricht durch, ein goldenes Licht. Wir haben gesiegt, die Tore stehen weit. Tibor, der Fuchs, ist zum nächsten Sprung bereit. Barfuß im Wind, das Herz voller Mut. Neuss ist frei und alles ist gut. Stand, du alte Stadt am Rhein, mein treuer Schwur wird ewig sein. Ich bin dein Fuchs in dunkler Zeit, für Neuss, für Freiheit, jederzeit.